Beim Wiener Promi-Italiener Fabios, an dem Benko Anteile hält, wird er häufiger mit Geschäftsfreunden gesehen. Oder man speist in Signas Park Hyatt Hotel, wo 2016 das dazugehörige Restaurant The Bank eröffnet. Man trifft sich und man hilft sich. So sponserte die Sigma mit einem Millionenbetrag Haselsteiners Festspiele Erl, ein jährlich stattfindendes Opern- und Konzertfestival in Tirol. Auch Sebastian Kurz profitiert offensichtlich von Benko und umgekehrt. Kurz nimmt Benko mit in die Kanzlermaschine Richtung Vereinigte Arabische Emirate, VAE, verschenkt da auf Staatskosten einen Libizaner für 15.000 Euro und sorgt so für gute Stimmung unter den Scheichs, die dann auch in die Signa investieren. In Wien stellt Kurz seinen Schützling, dem russischen Imperator Wladimir Putin, als einen unserer erfolgreichsten Unternehmer vor. Kann ja nicht schaden, zumal Putin nahestehende Unternehmer wie den Autozulieferer-Boss Siegfried Wolf, Magna, Vitesco, sich ebenfalls gern mit Benko zeigten. Sei es bei den Jagden im Burgenland oder Tirol, zu denen Benko regelmäßig lädt, oder sei es beim Törgelen. Dass Kurz sich recht bald nach seiner erzwungenen Demission als Kanzler von Benko bezahlen ließ, weiß man übrigens, weil seine Firma nach der Insolvenz eine Restforderung von 1,65 Millionen Euro eingereicht hat. Das Geld soll ihm zustehen als Teil einer Vermittlungsgebühr für einen 100 Millionen Euro Kredit aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Wo Benko ist, da ist Geld und die Aussicht auf mehr Geld. Und das zeigt der Unternehmer wie ein Bodybuilder seine Muskeln. Beim Törgelen in Wien und jährlich beim Hahnenkammrennen in Kitzbühel auch für die breitere Öffentlichkeit. Da tritt er breit grinsend auf, als gewinnender Typ mit im Laufe der Jahre immer dichter werdendem Bart und immer dickerem Bauch. Das Wohlleben steht Benko zunehmend ins Gesicht geschrieben. An seiner Seite unverändert seine sehr schlanke und große zweite Frau Natalie, deren lange Beine neben dem allenfalls mittelgroßen Benko umso mehr auffallen. Benko lernt Natalie auf einer Party in Seefeld kennen. Er macht ihr den Hof, legt sich eine neue Frisur zu, macht ihr Geschenke. 2010 heiraten die beiden. Für Benko ist es die zweite Ehe. Unter ihrem Mädchennamen Stärchele hat Natalie zuvor hier und da gemodelt und mit 19 an einer Misswahl teilgenommen. Beim Austria Topmodel-Wettbewerb, gesponsert vom Jeanshersteller Mustang, erreichte sie Platz 3, wie die Dorfzeitung aus Salzburg 2002 online berichtete. Natalie entdeckt schnell die Vorzüge des Luxuslebens an der Seite René Benkos. Oft nutzt sie die beiden Flugzeuge der Signa. Auch Benko bemüht sich eifrig um ihre Bedürfnisse. Bekommt sie mal eine der limitierten Handtaschen von Hermès nicht mehr? Rare Berquin-Handtaschen werden teils für sechsstellige Summen gehandelt, so klemmt sich ihr Mann gelegentlich trotz all der Arbeit ans Telefon und engagiert sich, das begehrte Accessoire zu besorgen. Er kennt ja inzwischen so viele Leute, bis hin zu den Vorständen der wichtigsten Luxushersteller. 2011 kauft Benko, ein guter Skifahrer, ein baufälliges Hotel im Wintersportort Oberlech und baute das Areal zum Chalet N aus, liebevoll nach dem Anfangsbuchstaben seiner Frau benannt. Theoretisch kann man das Haus mieten für 350.000 Euro die Woche, praktisch aber nutzt Benko es vor allem im Winter selbst. Seine Familie ist dort jedes Jahr etliche Wochen und häufig lädt er Geschäftspartner ein oder auch Mitarbeiter für Strategietreffen. So trifft man sich in größerer Runde vor der Fusion von Karstadt und Kaufhof und überlegt die nächsten Schritte. Seine Gäste loben das Haus mit seinen 10 Suiten als echten Treffpunkt und irrsinnig geschmackvoll. Tatsächlich fehlt hier, anders als in anderen Häusern und Wohnungen Benkos, der Protz, die Marmorlastigkeit und der Hang zum Gold. Von Russenschick, wie Besucher das abfällig nennen, keine Spur. Stattdessen dominiert Holz die Räume, es knistert der Kamin und, klar, der Weinkeller ist auch gut gefüllt. Der Rotweinliebhaber Benko, so erzählen es frühere Vertraute, habe regelmäßig Raritäten aus dem Keller holen lassen, die Flasche, nicht selten im Wert von mehreren tausend Euro, sei immer schnell leer gewesen. Morgens dann knallt der Hausherr spätestens um 7 Uhr die Skischuhe zu und um 10.30 Uhr, wenn sich die Lifte in Lech füllen, geht es wieder an den Schreibtisch oder ans Telefon. Benko braucht nicht viel Schlaf. Auch auf Benkos Yacht Roma, auf der man sich während des Sommerhalbjahres regelmäßig trifft, sind die Sonne und das Mittelmeer nur eine Zutat zum üblichen Arbeit.